dem ich die Pflicht abgestellt. Ihr Schergen im Osten und Westen, kein Deutscher erräumt euch das Feld. Ihr habe ich aus auf den Posten, auf dem ich die Pflicht abgestellt. Ihr Schergen im Osten und Westen, kein Deutscher erräumt euch das Feld. Ihr Brüder, in Treue für Volk und Reich.